Nemo, der Mann fürs Mittelfeld. Die vorherigen Kapitel haben gezeigt, dass sowohl der Clan Frenna Bonaventura als auch der Clan Magna großes Interesse haben, im Fußballbusiness präsent zu sein. Dass dies auch beim Clan Farao so ist, davon kann der Kronzeuge Domenico Bumbaca aus erster Hand berichten. Seine Vernehmungen sind sehr unterhaltsam zu lesen, und so sagte er bei einer Vernehmung einmal zu Pier Paolo Bruni, halb vorwurfsvoll, halb scherzhaft: »Wenn Sie mich nicht verhaftet hätten, Dottore, ich sage es Ihnen ins Gesicht, würde ich jetzt in der ersten Liga spielen.« Der Staatsanwalt reagierte trocken: »Schade, schade.« Bumbaca darauf: »Sie werden jetzt sagen, wenn ich kein Krimineller wäre, hätte ich ihn nicht verhaftet. Da haben Sie auch recht.« So war Bumbaca, ein Lebemensch, Spaß musste sein, alles nicht so ernst nehmen. Seine Geschichte war eng mit dem Fußball verbunden. 1988, mit 16 Jahren, spielte er in einer Liga, die der zweiten Liga vergleichbar war. Er feierte gern in der Disco, mochte Frauen, mochte Drogen. Er kaufte Kokain 50 Grammweise, um sich Lebensstil und Drogenkonsum zu finanzieren. 2 Jahre später, 1990, waren es schon 200 bis 300 Gramm pro Einkauf. Die Kontakte hatten ihm ältere Fußballer besorgt. Schließlich landete Bumbaca im Kilobereich. 1994 spielte er für die Mannschaft Ciro Superiore. Er hat noch genau vor Augen, was im Trainingslager passierte, und berichtet es dem Staatsanwalt, als wäre es gestern erst gewesen. »Nachdem ich von der Ciro Superiore gekauft worden war, holten die Manager einen nach dem anderen zu sich, um eine Vereinbarung zu treffen, wie hoch das Gehalt war. Alle hatten sie zu sich gerufen, alle außer mir. Und ehrlich gesagt bin ich ausgeflippt. Wie immer, ich bin ziemlich impulsiv, das muss ich sagen.« Bruni: »Das sieht man. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Abschluss in Psychologie.« Bumbaca: »Ich war verletzt. Ich sagte, heilige Scheiße. Sie haben all diese Verlierer zu sich gerufen und mich nicht. Also bedeutet das, dass sie mich nicht wollen.« Ich bereitete meinen Rucksack vor und wollte gehen. Dann kommt Mario Siciliani, der auf dem Papier Präsident des Teams war. Er sagt: »Wohin gehst du?« Ich sagte ihm: »Ich gehe nach Crotone. Ich bin hier wohl nicht willkommen.« Er sagte mir: »Was sagst du da? Die Manager warten oben auf dich.« Und ich sage: »Wie oben? Die sind da alle unten auf der Bank.« »Vergiss die da. Auf dich warten andere Manager.« »Welche anderen Manager?« »Ha, komm nach oben.« Siciliani zog Bumbaca mit sich, und da warteten sie, die komplette Führung des Farao Marincola-Clans und Bumbaca in seinem Fußballdress. Cataldo Marincola war da, Silvio Farao, Cataldo Golbino und wohl auch Gino Vasami. Da war sich Bumbaca aber nicht mehr sicher. »Eine rechte Clique, Dottore.« Bruni: »Kannten Sie sie?« Bumbaca: »Ja, ich wusste, wer sie waren und wer sie nicht waren.« Bruni: »Und woher?« Bumbaca: »Also, Dottore, in Ciro. Es war im Milieu bekannt, wer das Lokale von Ciro war, und ich war aus dem Milieu.« Bruni: »Milieu, genau. Wer hat es Ihnen gesagt, dass Sie...« Bumbaca: »Verdammt, Dottore, wie pingelig Sie doch sind.« Bruni: »Sie müssen mir sagen, woher Sie das wissen.« Bumbaca: »Ich wusste es, weil es in den Kreisen der Unterwelt bekannt war, wer zum Lokale von Ciro gehört.« Bruni: »Aber Sie waren zu dieser Zeit kein großer Gangster. Woher kannten Sie also diese Namen?« Bumbaca: »Also, Dottore, ich kannte sie. Marincola war übrigens gut über mich informiert. Er hat mir gesagt: Ich weiß, dass du Frauen magst. Ich weiß, dass du jeden Samstagabend in die Disco gehst, obwohl du am Sonntag spielen musst. Ich weiß, dass du Kokain verkaufst. Ich weiß alles, was du tust. Es ist mir persönlich egal, hat er mir gesagt. Aber es gibt eine Sache. Du musst zu allen Trainingseinheiten kommen, und am Sonntag musst du so spielen, wie du spielen kannst. Du machst dein Training hier. Dir steht hier ein Häuschen zur Verfügung, so dass ich nicht hin und her reisen musste, denn morgens haben wir immer 8:30 trainiert. Ich will nicht, dass du deine Trainingseinheiten verpasst. Du bleibst hier, in Ciro Superiore.« Bruni: »Sie werden lernen müssen, dass meine Fragen noch viel kleinlicher sein werden.« Im Laufe dieser Vernehmung macht Bumbaca Bruni vielleicht das schönste Kompliment, das ein Kronzeuge einem Staatsanwalt machen kann. Bruni hatte wieder zu einem Detail gefragt und hinzugefügt, er wisse, dass es nervig sei, das immer zu sagen. »Nein, es ist nicht nervig«, sagte Bumbaca. »Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind penibel, aber ich rede gerne mit Ihnen, Dottore.«